noch Spaß und wollt eine Totenbahre und Bretter fest und dick. Auch muss sie sein noch länger als wie zu Mainz die Brick. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein als wie der starke Christoph im Dom zu Köln am Rhein. Die sollen den Sarg fortranen und senken ins Meer hinab. Denn solchem großen Sargen